Hallo, ich bin Bauchi. Ich bin ein Künstler. Das tut allerdings im Moment nicht wirklich viel zur Sache. Mir geht es eigentlich vielmehr um das, was ich hier gerade in diesem Moment zu sagen habe. Ich habe seit Monaten, wenn nicht Jahren mittlerweile, ein Kunstprojekt im Kopf, dass ich jetzt einfach mal starten möchte. Mit deiner Mithilfe kann das zu einer der allergrößten Dinge werden, die überhaupt je passiert sind. Dann ist das nicht mehr mein Kunstprojekt, sondern ist das unser Kunstprojekt. Unser aller, aller, die mitmachen. Deswegen ist es mir wichtig, einfach offen herauszusprechen und einfach zu sagen, was ich machen möchte. Und du kannst dir dann letztendlich selber überlegen, was du davon hältst. Ob du mitmachen möchtest oder nicht. Es bleibt letztendlich ganz allein dir überlassen. Es geht um Folgendes. Ich habe in meinem Leben Erfahrungen gemacht, auf die angenehmsten und auch auf die unangenehmsten Arten und Weisen und bin zu Schlüssen gekommen und zu Einsichten. Und zu, ja, Einstellungen in meinem Kopf, von denen ich dir einfach mal was erzählen möchte, weil mir irgendwann auch aufgegangen ist, dass man halt eben gewisse Dinge einfach mal gesagt bekommen muss. So offensichtlich sie auch sein mögen und für andere ganz, ganz klar, sind doch viele Dinge einfach erst in unserem Kopf und der Groschen fällt, wenn wir irgendwas gesagt bekommen. Und ich möchte erzählen von Gedanken, die mich seit ziemlich langer Zeit beschäftigen. Wenn ich so drüber nachdenke, eigentlich schon mein ganzes Leben, denn eigentlich hatte ich mein ganzes Leben lang das Bedürfnis, ein wenig diese Welt zu verändern, weil ich immer wieder an Punkte gestoßen bin und Zeiten erlebt habe, wo ich unglücklich war. Und nun definitiv am liebsten was geändert hätte an der jeweiligen Situation, damit es mir besser geht. Leider habe ich damals nicht gewusst, wie ich sowas machen kann. Leider wissen das viele Leute noch nicht. Und das hat mich dazu bewegt, diese Aufnahme hier zu starten und dieses Kunstprojekt zu starten. Ich möchte irgendwie erreichen, dass es uns allen ein wenig besser gehen kann. Das möchte ich vor allen Dingen in allererster Linie mal aus purem Egoismus. Weil ich für mich persönlich erkannt habe, dass so Worte wie jeder ist seines Glückes selber Schmied nicht von ungefähr kommen. Es ist irgendwie, haben diese ganzen Floskeln, die so durch die Gegend kursieren, oftmals einen so immensen Wahrheitsgehalt, dass es fast unmöglich ist, es zu begreifen, wie wahr es ist, so simpel wie diese Dinge sein mögen. Ich möchte irgendwie gerne versuchen, gewisse Dinge zu widerlegen, die in unserer Gesellschaft einfach als Tatsachen anerkannt werden und es beim besten Willen überhaupt nicht sind. Tatsachen wie, ja, der Mensch ist auf jeden Fall ein Wesen, das zwangsläufig Krieg führen muss, weil es nämlich so drauf ist. Und ich weiß nicht, warum wir Menschen uns selber einreden, dass wir schlecht sind. Wer definiert denn eigentlich, was schlecht ist? Schlecht ist doch eigentlich immer dann irgendetwas, wenn irgendjemand anders drunter leiden muss. Weil nur dann irgendjemand das Bedürfnis hat, irgendetwas schlecht zu interpretieren. Nämlich dann, wenn es ihm nicht gut tut. Und es gibt so viele Dinge in meinem Leben, die ich persönlich ändern kann. Vor allen Dingen kann ich für mich selber entscheiden, wie ich gewisse Dinge interpretiere. Mir muss es nicht schlecht gehen. Und wenn ich das nicht will, dann braucht es das auch nicht. Fakt ist, es passieren ständig Dinge. Immer. Permanent passiert irgendetwas. Dabei ist alles, was passiert, der Kausalität unterworfen, dem immerwährenden Wechselspiel zwischen Ursache und Wirkung. Alles, was passiert, hat eine Ursache, hat einen Grund. Den Grund in der Ursache. Grund kann man sehr leicht interpretieren auf zwei verschiedene Weisen, da fängt's schon mal an. Grund kann zum einen ein Sinn sein, oder ein Grund kann auch einfach die Ursache sein. Deswegen möchte ich das hier gerne aufsplitten. Alles, was passiert, hat eine Ursache. Nichts passiert einfach so aus dem Blauen heraus. Das ist anerkannt. Und das ist auch so. Da kommt man einfach nicht drum rum. Wenn man lange genug forscht, wird man für alles in der Zeit zurück einen Grund finden. Wie wir diese einzelnen Dinge allerdings interpretieren und ob wir uns davon fertig machen lassen, im einen Extrem oder im anderen Extrem, es schaffen, uns was Gutes daraus zu holen für uns selber, sodass wir im Nachhinein sagen können, na guck mal, ist doch gar nicht so schlecht gewesen, dass das damals passiert ist, weil heute habe ich das und das davon. Es ist wichtig, sich vor Augen zu halten, dass man zu allem, was passiert, sich seine ganz, ganz eigene Meinung bilden kann und das auf indirekte Weise auch immer tut. Weil, wenn ich irgendwas so interpretiere, wie man es mich lehrt, so dass ich es interpretieren soll, dann ist es letztendlich immer noch meine Entscheidung, ob ich das tue oder ob ich das nicht tue. Ich kann mich immer noch anders entscheiden. Ich kann immer noch sagen, also das, was ich jetzt zu tun im Begriff bin, weil es eigentlich meine Angewohnheit ist und weil man es eigentlich immer so macht, kann eventuell für mich selber nicht so sinnig sein wie eine andere Interpretation, die ich für mich selber aus dem Bauchgefühl hole. Was also hindert mich daran, diese Einsicht zu vertreten? Naja, meistens ist es Druck von außen, auf die eine oder andere Art und Weise. Es gibt gewisse Dinge, die darf man einfach nicht tun. Weil das Gesetz es vorschreibt oder weil es einfach schlüssig ist. Die eine Sache mit den Gesetzen ist für mich eigentlich eine Sache, die mich ziemlich anstinkt, weil es gibt so viele Gesetze, die sich gegenseitig so sehr im Weg stehen, dass man an gewissen Stellen im Leben, und ich denke, die meisten wissen, wovon ich rede. Ich denke, dir selber ist das auch mal irgendwann passiert. Dass irgendwas in deinem Leben gesetzlich geregelt ist, und du auf einmal in eine Zwickmühle kommst, weil zwei Gesetze sich irgendwie überschneiden und sich gegenseitig behindern, weil sie nicht aufeinander abgestimmt sind. Da gibt es viele Beispiele für. Kann ich auch welche nennen, möchte ich aber lieber an anderer Stelle machen, ist die Zeit mir im Moment zu knapp für. Weil ich möchte es auch nicht zu lange machen hier. Worauf ich hinaus will, ist, dass wir Menschen in dieser westlichen, oder ich nenne es mal eine griechisch-römische Art der Gesellschaft, wobei es halt solche Gesellschaftsformen natürlich auch schon viel früher gegeben hat, wo es halt Hierarchien gab, in denen Menschen über andere Menschen dominiert haben. Und das ist eine Sache, die für mich wirklich einfach nicht mehr akzeptabel ist. Es ist einfach nicht gerechtfertigt, wenn sich irgendein Mensch über einen anderen erhebt. Wir sind alle nur kleine Würstchen. Niemand von uns ist einen Pfifferling mehr wert als irgendein anderer. Ist so. Wenn du ehrlich bist, siehst du es genauso. Es ist einfach so. Wer ist wichtiger als irgendjemand anders? Was allerdings was ausmacht, das ist, was ein Mensch tut. Und welche Auswirkungen das auf andere Menschen hat. Und deswegen verfallen leider viele dem Glauben, dass mächtige Menschen, die Macht über andere besitzen, auch mehr wert sind. Ich bin mir aber ganz, ganz sicher, dass du persönlich jedem widersprechen wirst, der von sich behauptet, wichtiger zu sein als du. Richtig? Ich denke schon. Ich möchte ganz gerne irgendwie versuchen, diese Welt zu verändern. Ich für mich persönlich habe das bereits getan. Ich habe herausgefunden, wie man glücklich sein kann. Und es steckt in einem selber. Weil ich kann nur dann unglücklich sein, wenn ich es selber zulasse. Das bedarf einer gewissen Stärke. Aber das ist keine Stärke, die man nicht erlangen kann. Das Ding ist, man muss noch nicht mal viel trainieren. Es ist Wissen, was uns diese Stärke verleiht. Unwissend sind wir darüber, dass wir das eigentlich permanent tun. Wir nutzen diese Fähigkeiten permanent. Aber wir sind uns darüber meistens nicht bewusst. Und deswegen entstehen viele Konflikte. Und deswegen ist es leider mittlerweile so, dass jeder irgendwie für sich kämpft. Jeder versucht für sich selber das meiste rauszuholen. Und dadurch entsteht ein unheimlich großer Konkurrenzkampf. Und ich möchte an dieser Stelle fragen, ob du nicht das vielleicht genauso siehst, dass es besser ist, in einem Kollektiv zu denken, in einem Miteinander, für uns alle. Und dabei kannst du in allergrößtem Maße egoistisch sein. Du kannst für dich das Allerbeste wollen. Solltest dabei aber verstehen, dass dein persönliches Glück sich einfach nur dann wirklich gestalten kann, wenn du auch innere Ruhe findest. Und die kannst du nur finden, wenn in deinem Umfeld Ruhe herrscht. Dafür kannst du sorgen. Und das tue ich jetzt auch. Das tue ich seit, ich sag mal fast 2 Jahren so. Anderthalb Jahren. Ich habe gewisse Einsichten gewonnen, die es mir ermöglicht haben, wirklich glücklich zu sein. Ich für mich. Mir geht es wirklich nie mehr schlecht. Und das ist keine Kunst. Und das ist auch kein Einreden. Es ist einfach nur das Wissen, wie man gewisse Sachen einfach besser machen kann, nämlich so, dass sie nicht zu meinem Frust führen, sondern halt eben zu meinem Glück. Ich weiß einfach ganz genau, wie ich Sachen für mich selber gesund interpretieren kann. Und das ist kein Schönreden. Schönreden hat einen ganz negativen Touch. Eventuell ist Schönreden vielleicht sogar genau das richtige Wort. Nur eben die Interpretation der meisten stimmt darüber nicht. Ja, rede dir dein Leben schön. Denn alles, was passiert, passiert. Ob du das willst oder nicht. Aber wie du damit umgehst, das ist deine Entscheidung. Und es können die krassesten Dinge passieren. Die passieren. Egal was. Aber es hat seinen Grund. Nur ob die Sache einen Sinn bekommt, das liegt in jedem selber. Und wenn wir das dann noch nutzen und uns vor Augen halten, dass es mir nur dir persönlich, aber ich rede da wirklich gerne in der Ich-Form, weil ich das genauso sehe. Es muss in mir anfangen, in dir, in einem selber. Wenn ich einen Streit mit einem Freund oder einem Partner habe, einer Person, die mir wichtig ist, dann ist das meine eigene Schuld. Auch wenn es viele Leute gibt, die sagen, ja, wieso muss ich denn immer? Vielleicht, weil du es kannst und der andere nicht. Und das nächste Mal, wenn dein Partner kommt oder ein Freund oder irgendwer, der einen Streit mit dir anfängt, dann sei ein wenig besonnen und überleg, ob du die Zeit, die du jetzt im Folgenden mit dem Streit verbringst, nicht vielleicht lieber damit verbringst, sachlich zu erkunden, wo das Problem liegt, der Kern des Problems, worum geht es hier eigentlich? Und für dieses Problem dann eine Lösung zu finden. Es ist nicht immer ganz einfach, ich weiß das. Ich weiß, dass es manchmal unheimlich Kraft fordert, ruhig zu bleiben. Vor allen Dingen, wenn der andere emotional wird. Das Problem ist, wann wird man denn emotional? In dem Moment, wo man keine sachlichen Argumente mehr hat. Wenn dich also jemand persönlich angreift, dann fühl dich auf jeden Fall schon mal automatisch direkt ein bisschen stärker. Weil wenn der es nötig hat, dich persönlich anzugreifen, dann hast du relativ gute Karten, deinen Standpunkt vertreten zu können. Weil er weiß, dass du eigentlich recht hast. Sollte der andere jedoch, wenn du derjenige bist, der mal persönlich werden sollte, weil er einfach genau in dieser Zwickmühle steckt, so, scheiße, das kann nicht sein, dass der andere jetzt recht behält. Das ist das Ding. Wenn du in diese Situation kommst, egal in welcher Position, aktiv oder passiv, versuch nicht recht zu behalten. Das ist kontraproduktiv. Jeder versucht recht zu behalten. Wenn aber die zwei Streitenden viel mehr daran interessiert sind, dieses Problem zu lösen und es aus der Welt zu schaffen, dann werden sie viel weniger Zeit damit verbringen, gegenseitig Vorwürfe an den Kopf zu schmeißen oder zu versuchen zu klären, wer jetzt schuld ist oder sonst irgendwas. Schuld gibt es nicht. Die Kausalität entwurzelt Schuld. Es passieren immer Dinge, die haben alle ihren Grund. Es ist immer da irgendwo hingekommen. Wenn irgendjemand seinem Partner fremd geht, dann hat das einen Grund. Und das muss nichts Schlimmes sein. Es kann einfach nur sein, dass gewisse Missverständnisse aus der Zeit heraus entstanden sind, die einfach dazu führen, dass man gar nicht, also nein, dass man einfach nicht mehr sachlich über eine Sache reden kann, weil irgendwie schon so viele Dinge passiert sind im Vorfeld, dass man gar nicht mehr wirklich eruieren kann, worum es hier eigentlich geht. Man streitet sich hinterher über Kleinigkeiten, die wirklich es überhaupt gar nicht wert sind und die vor allen Dingen mit der Sache nichts zu tun haben. Und wenn ich dir als meinem Partner vorwerfe, irgendeinen Fehler gemacht zu haben, dann bin ich das selber schuld. Vielmehr möchte ich Interesse daran haben, dass du aus diesem Fehler was lernst. Und je mehr ich dafür bezahlt habe, desto mehr möchte ich, dass du da was daraus lernst, damit diese Sache einen Sinn bekommt. Verstehst du, worauf ich hinaus will? Es bleibt dir überlassen, wie du auf Dinge reagierst. Und du ganz alleine kannst entscheiden, was du denken möchtest. Du musst dir nicht alles vorsetzen lassen. Ich sitze so oft vorm Fernseher und denke mir, mein Gott, das ist kein Wunder, dass die Leute so reagieren. Sie kriegen es ja hier auch ständig vorgespielt. Und du wirst ja schon komisch angeguckt, wenn du nicht so reagierst wie die Leute in gute Zeiten, schlechte Zeiten. Und das ist, keine Ahnung, ich bin im Moment ein wenig genötigt, weil meine Partnerin es gerne guckt. Aber ich habe es mir zwischendurch einfach mal auch aus Interesse angeguckt. Eine solche Fernsehsendung, die wirklich Klischee-Reiterei hoch 10 ist. Aber die Leute gucken es sich alles so gerne an, weil sie denken, das sei realistisch. Weil das in ihrem Leben auch in irgendeiner gewissen Weise real wird, weil sie dann anfangen, genauso zu reagieren, wie es im Fernsehen vorgemacht wird. Oder in Filmen. Mein Gott, ich muss nicht beleidigt sein, wenn meine Frau meinen Geburtstag vergessen hat. Das ist nicht schlimm, davon werde ich nicht sterben. Aber wenn ich mich jetzt darüber aufrege und eine Szene mache, da versaue ich mir doch selber die Zeit. Ich möchte mit meiner Frau doch lieber meinen Spaß haben. Gerade mit meiner Frau. Die wichtigste Person in meinem Leben. Die, mit der ich alles teilen möchte. Die Person, die ich von allen am allermeisten liebe. Und die, von der es für mich absolut wichtig ist, dass sie glücklich ist. Weil, wenn sie es nicht ist, kann ich es nicht sein. Und wenn ich sein kann, dann sollte ich mir besser eine andere Frau suchen, weil dann ist das wohl nicht die Frau, die ich liebe. Meine Frau verbringt fast den ganzen Tag mit mir. Ich habe die immer um mich rum. Und sie geht mir überhaupt nicht irgendwie auf die Nerven. Weil wir zwei uns einfach gegenseitig nicht stören. Aber das hat einen Grund. Und zwar den, dass wir zwei absolut offen miteinander umgehen. Das, was ich von dir gerne hätte, dass du es einfach mal ausprobierst, so zu leben, das lebe ich. Und ich verspreche es dir, ich erzähle dir nicht irgendeinen Mist. Das lebe ich seit 1,5 Jahren wirklich enthusiastisch. Mein Leben ist so schön geworden. Ich habe gelernt, mich wieder auf so simple Dinge zu konzentrieren. Du kannst mir mit so geringen Dingen so eine große Freude machen. Zum Beispiel, indem du einfach anfängst, dein Leben zu leben und glücklich zu sein. Indem du aus diesen Worten für dich was rausholen kannst, womit du deine Lebensqualität verbessern kannst. Ich möchte, dass du deine Lebensqualität verbesserst, weil es mir dann besser geht. Und ich möchte, dass du versuchst, dich in meinen Kopf zu versetzen. Und dich nicht angesprochen fühlst, sondern versuchst, dich in mich reinzuversetzen. Ich habe soweit wirklich alles parat. Ich bin nicht mehr angreifbar. Ich bin absolut offen. Du kannst mich alles fragen. Ich werde dir immer Rede und Antwort stehen. In sehr weiser Weise allerdings. Ich werde nicht einfach irgendwelche Sachen rumerzählen, wovon ich dann weiß, dass andere Leute da Schaden von tragen. Aber ich werde immer ehrlich zu dir sein. Und wenn ich dir sage, dass ich dir gewisse Informationen einfach nicht geben kann, weil es einfach andere Leute gibt, die darunter schaden würden, dann werde ich dir das auch genau so sagen. Und deswegen wollte ich mir auch nicht ein Manuskript für diesen Text hier schreiben. Ich möchte einfach ehrlich sagen, was mich bewegt und was ich gerne hier machen möchte und dazu deine Hilfe brauche. Deine, genauso wie die von jedem anderen, der sie mir geben möchte. Und dabei brauchst du nichts anderes zu tun, als einfach nur zu schauen, dass es dir gut geht. Ich werde im Folgenden, in der nächsten Zeit, noch 7 weitere solche Sachen, solche Texte aufnehmen. Ich wollte eigentlich ein Buch schreiben, aber das ist mir irgendwie zu müßig. Ich bin nun mal einfach nicht der große Tipper und ich habe die Technik vor mir und bin in der Lage, einfach was aufzunehmen. Also nehme ich das einfach in Anspruch. Das Internet macht es mir möglich, diese Sache hier größer zu machen. Indem ich dir dieses Band zukommen lasse, auf welchem Weg auch immer du das gerade bekommst. Und egal in welcher Zeit, in welcher Sprache, das ist das. Das ist meine große Idee. Ich möchte gerne versuchen, einen Stein loszutreten. Einen Stein, den kriege ich hin. Diesen einen Stein. Das hier. Diese Aufnahme. Das ist mein Stein. Und ich stehe auf einem Berg und ich möchte gerne eine Lawine lostreten. Das möchte ich so gerne, weil ich einfach daran glaube, dass das funktionieren kann. Ich glaube daran, dass wir diese Welt verändern können. Ich weiß, wie es geht, und ich kann es allen sagen. Wichtig ist, was du ganz alleine daraus machst. Du für dich. Werde einfach glücklich, dann hast du sowieso schon gewonnen. Wenn du einfach das Gefühl hast, das hier ist eine gute Sache, das hört sich nach was an, da kann was draus werden. Und ich verspreche dir, ich denke seit Monaten an nichts anderes. Das hier ist mein großer Moment. Ich bin aufgeregt ohne Ende, weil ich wirklich, weil das ein immenses Ding für mich ist. Das ist das Größte, was ich für mich persönlich in meinem ganzen Leben je getan habe. Dieses Ding. Und es ist nur ein kleiner Stein. Wenn du ein anderer Stein bist, oder dann bin ich vielleicht dieser Stein, der alles einfach antreibt. Aber ich will nicht der Messias sein, bitte missverstehe mich nicht. Ich will nicht der Menschenretter sein. Ich will nicht der sein, ich mache das hier nicht für mich. Doch, ich mache das für mich, oh ja. Aber ich mache das nicht, um berühmt zu werden oder reich zu werden. Zu dem Thema sage ich später noch was. Ich mache das einfach nur, weil ich meine Ruhe haben möchte. Ich möchte einfach mein Leben genießen können. Einfach ohne Angst zu haben, dass hier irgendwann eine Atombombe rumfliegt und ich einfach galvanisiert werde. Für eine Sache, wo ich überhaupt gar nichts zu kann. Und ich möchte das nicht ungetan lassen. Ich möchte diesen Text gerne in der ganzen Welt verbreitet haben. Ich spreche zu dir persönlich, aber ich spreche zu allen anderen. Ich möchte versuchen, in dir einen kleinen Funken zu setzen. Lass dich mitreißen, ich verspreche dir, das wird eine Riesenfete. Wenn wir alle zusammentun, wenn wir uns alle zusammentun und uns nicht mehr einfach nur noch um uns selber kümmern, sondern anfangen, einfach ein Interesse für die anderen zu wecken. Mit dem Wissen, wenn es allen gut geht, ja, dann geht es mir doch auch gut. Es ist allerdings wichtig zu wissen, dass solange es den anderen nicht gut geht, es dir auch nicht richtig gut gehen kann, weil du ein Mensch bist und weil du ein Herz hast. Und wir sind alle, jeder Einzelne, so unterschiedlich und verschieden wir sein mögen, alle gleich. Wir sind alle gleich. Jeder von uns geht aufs Klo oder kann auch sein Wasser nur mit 100 Grad kochen. Es geht einfach nicht anders. Das sollte uns aber das Bewusstsein wecken, dass wir alle wirklich auch genau das drauf haben, was andere auch können. Nicht die persönlich ausgebauten Fähigkeiten. Keiner muss so schnell laufen können wie Carl Lewis. Will gar keiner. Aber wenn ich gewisse Dinge verstehen kann, ja, warum sollst du das denn nicht können? Und ich sage dir, es sind so simple Dinge. Es sind so simple Dinge, auf die ich später noch kommen werde. Das wird alles kommen. Im Moment ist es mir einfach nur wichtig, ein wenig Menschlichkeit zu erwecken. Sei ein kleiner Stein, der sich von mir mitreißen lässt. Und wenn du nur einen kleinen Funken was Gutes in dieser Sache siehst, dann nutze deine Möglichkeiten, um quasi das Gleiche zu tun wie ich jetzt. Ich nehme dieses Ding jetzt auf. Und du, und ich setze es ins Internet. Ich möchte es überall reinsetzen. Ich habe es auf meine Webseite. Ich sage es ungerne, aber es ist www.bauchisworld.com. Ich will aber keine Werbung machen. Bitte nicht missverstehen. Aber das kann das Forum werden. Das biete ich einfach an. Und ich biete mich an. Ich bin für... Ich, so gut ich es kann, für jeden da. Ich werde E-Mails beantworten. Ich werde auf Probleme eingehen. Sagt mir eure... Sag mir, was dein Problem ist. Und ich... Wenn du ehrlich auf mich zukommst und einfach sagst, ich komme mit meinem Leben nicht zurecht und was hast du für eine Meinung dazu? Ich bin nicht der Lebensretter, aber ich kann dir eine andere Perspektive vielleicht bieten. Und das ist erst der Anfang. Wenn du begriffen hast, wie du glücklich sein kannst, dann bist du auch einer. Alles, was du schon begriffen hast, kannst du an andere weitergeben. Du musst nicht ein Meister in irgendetwas sein, um ein Lehrer sein zu können. Der beste Lehrer bist du, wenn du immer Schüler bleibst. Bleib Schüler. Mach auf. Mach deinen Kopf auf, deinen Geist auf. Wir werden so zugehämmert mit irgendwelchen Sachen, die wir denken sollen, weil uns irgendwelche Leute dazu nötigen, das zu denken, was sie denken. Die Medien. Die Mächtigen. Die Mächtigen in unserer Familie. Du vielleicht? Wahrscheinlich. Aber mach dir nichts draus. Macht jeder. Das ist das Problem. Aber das können wir ändern. Lasst uns alle zusammentun. Und ich spreche nicht gegen eine Frau Merkel. Ich spreche nicht gegen einen Herrn Bush. Und ich spreche auch nicht gegen iranische Mullahs, die im Moment dabei sind, das Volk aufzuhetzen. Ich spreche gegen das, was sie tun. Wenn du Frau Merkel bist, dann mach was Vernünftiges aus diesem Job. Wenn Frau Merkel, bitte, Sie haben sich im Bundestag auf ein Podium gestellt, vor ein Mikrofon und haben gesagt, ich will die Macht. Frau Merkel, nein! Nicht über mich! Weil dann kann ich meine Ruhe nicht haben. Ich will nicht, dass sie Macht über mich ausüben. Ich will nicht, dass irgendjemand Macht über mich ausübt. Ich übe keine Macht über irgendjemand anders aus. So gut ich's kann. Und auch da bin ich nur Schüler. Ich bin mir sicher, dass ich's auch immer noch viel besser können werde, als ich's jetzt kann. Aber dazu muss ich frei sein. Dazu muss ich denken können. Und nicht mich mit irgendwelchen schwachsinnigen Dingen beschäftigen, die ich aufgedrückt bekomme. Fangen wir bei der Arbeit an. Wie viele Leute gehen zur Arbeit und sind absolut frustriert? Und können einfach nicht glücklich werden, weil sie denken, dass sie Geld verdienen müssen. Müssen sie auch. In dieser Gesellschaft müssen sie Geld verdienen. Und genau das ist das Problem. Ich würde mich viel lieber damit beschäftigen, anderen Leuten Gutes zu tun. Ich bin Tätowierer. Ich würde auch weiter tätowieren, wenn ich da keinen Cent mehr für sehe. Aber wenn ich einfach das Blitzen in den Augen meiner Kunden sehe, das können mir Millionen von Dollars nicht bezahlen. Dieses Gefühl ist absolut unkäuflich. Da kommt man mit Geld nicht hin. Warum muss ich mein Leben nach dem Geld ausrichten? Das ist sowieso ein Thema für sich. Aber bleiben wir bei Frau Merkel. Sie haben so eine große Möglichkeit, wirklich was zu bewegen. Rufen Sie die Menschen zur Menschlichkeit auf und seien Sie ihnen ein Vorbild und sagen Sie ihnen nicht, dass Sie Macht über Sie ausüben wollen. Herr Bush, genau das Gleiche. Ich kann Mr. Bush noch nicht mal mehr hassen, weil er mir so leid tut. Der Mann, der gehört mal ganz, ganz ordentlich in den Arm genommen und geknuddelt und lieb gehabt. Mann, was muss dem fehlen? Was für ein Ego muss man haben, um so ein Machtbedürfnis aufzubauen? Genau das ist das. Irgendwelche Menschen machen sich wichtiger als andere. Und die anderen haben drunter zu leiden. Mr. Bush, es ist mir egal, was Sie wollen. Aber das, was sie machen, beunruhigt mich. Und ich habe keine Lust mehr, das einfach hinzunehmen. Ich gucke Fernsehen und sehe Nachrichten und sehe hasserfüllte Gesichter von Iranern, die mich persönlich durchs Fernsehen ansprechen und sagen, du bist ein schlechter Mensch, weil du ein Deutscher bist. Ja, hallo? Nein, lieber Iraner, ich bin einfach ein Deutscher. Ich bin einfach nur ein Deutscher, weil ich hier geboren bin. Das ist so. Aber das ist so. Lieber Iraner, wie gerne würde ich zu dir einfach kommen und dein Gast sein und mit dir eine tolle Zeit verbringen und eine nette Shisha rauchen. Statt Angst davor zu haben, dass du irgendwann auf einen Knopf drückst und mir hier alles um die Ohren fliegt. Lieber Iraner, ich habe nichts gegen dich. Und bitte lass dir das von den Mullahs nicht einreden. Ich kann meine Ruhe nicht finden, wenn die ganze Zeit solche Sachen draußen passieren. Und ich möchte, dass damit Schluss ist. Wie siehst du das? Hast du nicht auch irgendwie zwischendurch einfach die Schnauze voll? Meinst du nicht, es ist allmählich an der Zeit, mal was zu ändern? Meinst du nicht, dass wir nicht genug in der Birne haben, um das hinzukriegen? Ich bin kein religiöser Mensch, wirklich nicht. Religionen sind für mich Machtinstitutionen. Aber unsere heiligen Schriften, egal in welcher Sprache und egal welche Religion sie hinterher hervorgerufen hat, lest sie mal, aber interpretiert sie nicht so, wie man euch gelehrt hat, sie zu interpretieren. In der Bibel stehen wirklich wichtige Sachen. Aber wenn du dein ganzes Leben lang in die Kirche gelaufen bist, wirst du nicht wissen, wie man die interpretiert. Das sage ich dir, weil ich andere Interpretationen dafür gefunden habe, weitaus sinnvollere, für dich sinnvoll, wo du wirklich was draus haben kannst. Aber was diese heiligen Schriften mit Sicherheit nicht bezwecken sollten, waren irgendwelche Kreuzzüge oder Inquisitionen oder einen Dschihad. Das kann nicht Sinn und Zweck einer heiligen Schrift gewesen sein. Interpretier diese Schriften anders. Das Problem ist, wir sind wirklich alle einem System unterworfen, einem Strickmuster. Weil es vor zigtausend Jahren irgendwelche Leute gegeben hatten, die Minderwertigkeitskomplexe hatten und sich selber weniger wert fühlten als andere. Und dann versucht haben, das durch eben halt mächtige Positionen oder irgendetwas anderes, sich diesen Wert zu erkämpfen. Es ist doch alles einfach nur eine Suche nach Anerkennung. Und Mr. Bush, sorry, aber die kriegen Sie von mir nicht. Nicht für den Scheiß, den Sie da durchziehen. Tut mir leid. Ich kann das nicht. Kannst du das? Kannst du das gut finden? Hast du Lust auf Krieg? Du persönlich? Ich meine, wenn du Lust auf Krieg hast, hey, hau dich mit ein paar anderen Typen zusammen, die da auch Bock drauf haben. Aber lasst mich da raus. Wir könnten so viel erreichen. Wir haben so viel erreicht. Wir alle zusammen. Wir haben uns in die Lüfte erhoben. Wir sind zum Mond geflogen. Wenn man das denn glauben kann. Ich war nicht da oben. Ist mir auch egal. Aber das ist auch wieder so eine Sache. Wir glauben es einfach, weil wir ja die Bilder im Fernsehen gesehen haben. Und da kommen Verschwörungstheorien, die alle was anderes erzählen. Hey, ich weiß nicht was, ich war nicht da oben. Ich war nicht dabei. Ich kann es nicht sagen, ob das echt ist oder nicht. Es ist mir auch egal, Wie unwichtig ist das? Viel wichtiger ist mir, dass irgendwelche Leute versuchen, mich zu beeinflussen und mich irgendetwas glauben machen wollen. Und das will ich nicht. Ich will selber entscheiden. Und bevor mich der Mond interessiert, mal ganz ernsthaft, interessiert mich vielmehr dieser Planet. Dieser Planet ist unser Paradies. Die Christen glauben, sie kommen ins Paradies, wenn sie gestorben sind. Dabei steht in der Bibel was ganz anderes. Hey Leute, das hier ist unser Paradies und wir machen es uns kaputt. Dieser Planet ist so schön. In allem. Und wir haben, weißt du? Ich glaube, wir haben es nicht mehr nötig, ums Überleben zu kämpfen. Wir haben nicht mehr nötig, uns um den Fortbestand unserer Art zu sorgen. Wir sind an einem Punkt angekommen, wo wir alles haben. Und wir könnten noch viel mehr haben, wenn wir uns nicht die ganze Zeit behindern würden. Mal ganz im Ernst, was glaubst du denn, wie lange es dauern würde, bis wir wirklich kostenlose Energie hätten und unausschöpfliche? Wenn nicht die Firmen, die jetzt vom Öl profitieren, alles dagegen tun würden, um sowas zu ermöglichen. Wenn sich jeder Wissenschaftler, weil er nicht mehr für Geld arbeitet, sondern für seine Überzeugung und einfach das tut, was er machen will, einfach für den Spaß dran, einfach um anderen auch was Gutes zu tun und dann auch wirklich auch ruhig der Hero zu sein. Lasst uns unsere Helden feiern. Aber ihr Helden, seid euch immer bewusst, dass ihr nicht mehr wert seid als irgendjemand anders. Ihr seid's nicht. Ihr hattet nur das Glück, Chancen zu bekommen und seid dann auch klug genug gewesen, diese zu ergreifen. Das will ich nicht klein machen. Andere Leute haben noch nicht mal diese Chancen. Und würden auch, wenn sie könnten. Das glaubt mal. Aber genau darauf will ich ja hinaus. Denk doch einfach mal so. Versuch's doch mal. Ich verspreche dir, dass du dich so wundervoll fühlen wirst. Weil dann kannst du nämlich auch dein Heldentum richtig genießen. Nämlich dann, wenn es dir nicht wirklich wichtig ist. Dann kannst du dich dran ergötzen. Und ohne das leiseste schlechte Gewissen. Frau Merkel. Dann würden sie einfach wirklich einfach von Herzen handeln. Und es wäre keiner mehr da, der gegen sie was tun würde. Weil wenn wir alle begreifen, dass wir uns zusammentun müssen, dass es uns einfach wichtiger sein sollte, dass es unserem Umfeld gut geht als uns. Weil wenn es unserem Umfeld gut geht, dann geht es uns gut. Dann brauchen wir uns darüber keine Sorgen mehr zu machen. Aber das ist wichtig, das mal gesagt zu bekommen. Das ist wichtig. Bitte, versucht das zu verstehen. Und denkt drüber nach. Und denkt drüber nach. Und wenn du was Gutes darin siehst, dann mach weiter. Schick die Links rum. Ich werde auf jeden Fall nachher diesen Audiotrack auf bauchisworld.com online setzen und meine ersten Mails rumschicken, damit die Leute davon wissen und sich diesen Track anhören können. Und dann soll's weitergehen. So wünsche ich mir das. Was du draus machst, bleibt dir überlassen. Ich bin dir nicht böse, wenn du nichts draus machst. Du brauchst vielleicht ja auch gar nichts zu machen. Vielleicht bist du ja glücklich. Und das ist auch gut so. Das gönne ich dir von Herzen. Dann bist du nämlich schon mal jemand, um den ich mich nicht sorgen muss. Vielleicht bist du aber auch glücklich und findest die Sache trotzdem gut und kannst was machen. Du kannst definitiv anderen Leuten einfach diesen Link schicken. Einfach sie wissen lassen, wo ist das zu finden. Und dann lass uns ein neues Zeitalter ausrufen. Ein New Age. Ein New Era. So möchte ich das Ding eigentlich nennen. New Era. N-U-E-R-A. Habe ich mir gedacht. Ich brauche dich. Dich persönlich. Und wenn du begreifst, was ich hier vorhabe, dann versuchst du es. Und wirst selber auch einfach glücklicher. Und kannst auch noch viel mehr dazu beitragen, dass es deinem Umfeld gut geht. Das potenziert sich irgendwann. Das potenziert sich so sehr, dass ich diese Sache hier versuche. Weil ich daran glaube. Und ich werde alles dafür tun, was jede Sekunde in meinem Leben werde ich daran arbeiten. Ich tue das seit Monaten. Ich beschäftige mich mit kaum noch was anderem. Alles, was ich tue, steht unter dieser Schirmherrschaft. Ich möchte, dass wir es versuchen. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ich irgendwie ein bisschen in dir loskitzeln konnte. Und wenn du dich jetzt fragst, was du dafür tun kannst, für dieses Kunstprojekt, dann sage ich einfach nur, mach's bekannt. Werde glücklich und lass alle anderen davon wissen. Wenn du Freunde hast, die E-Mail haben, schick die Links. Wenn du ein Zeitungsredakteur bist, dann schreib was drüber. Wenn du im Fernsehen bist, wenn du beim Fernsehen arbeitest, dann nutze das. Mach da was draus. Wenn du irgendwelchen Einfluss hast, dann nutze ihn einmal wirklich richtig positiv für alle. Du brauchst ja gar nicht mal unbedingt jetzt sofort dabei zu sein, aber vielleicht ist es einfach auch fair, die anderen davon wissen zu lassen, weil wie die davon denken, ist ja nun auch... Ne? Du denkst wieder anders als ich, jemand anders denkt wieder anders als du. Bitte, gib mir einfach die Möglichkeit, dieses Ding bekannt zu machen. Ich tue das nicht aus irgendwelchen... Ja, ich mache das nicht für Ruhm. Ich mache das für meine Ruhe. Und die wünsche ich dir auch. Ich wünsche dir deine Ruhe, damit ich meine haben kann. Ich bin 31 Jahre, ich werde jetzt 32. Ich habe noch so viel vor mir. Und ich möchte dieses Leben in Ruhe leben. Ich möchte mich entfalten können. Und ich möchte, dass du das auch tust. Hey, und was für ein geiles Leben haben wir, wenn wir irgendwann mal alle eingesehen haben, dass uns Geld wirklich nicht viel weiterbringt. Dass das wirklich eine Sache ist, die eine Geißel für diese Menschheit ist. Wir alle, wir arbeiten fürs Geld. Ich meine, klar, sagt man jeden Tag, aber mach dir mal begreiflich, was das bedeutet. Ich weiß nicht, ob ich alles gesagt habe. Es ist mir auch egal. Weil, wenn ich gekitzelt habe und du hast irgendwelche Fragen, kannst du mir einfach eine E-Mail schicken. Meinen Kontakt findest du auf bauchisworld.com. Alles andere fängt jetzt an. Und ich freue mich einfach tierisch drauf zu sehen, was draus wird. Ich weiß, dass ich Ansichten vertrete, die für viele Leute relativ unbegreiflich sind. Aber ich weiß, dass ich nicht der Einzige bin, der so denkt. Leute, bitte hört euch mal ganz genau an, was gewisse Liedertexte euch vermitteln. Da steht nichts anderes drin. Und die Künstler, die wissen ganz genau, was sie sagen. Und wenn du einer dieser Künstler bist, dann nutze das. Wenn du Fans hast, dann nutze das. Mach die Fans aufmerksam auf dieses Projekt. Dann ist es nicht mehr mein Projekt. Dann ist es unser aller Projekt. Und ich werde irgendwann verschwindend klein und habe dann auch wieder meine Ruhe. Weil ich einfach nicht mehr wichtig bin. Für dieses Projekt noch nicht mal mehr. Ich gebe euch das. Was ihr daraus macht, bleibt euch selber überlassen. Mehr kann ich nicht tun. Ich kann nicht eure Entscheidungen treffen. Das könnt ihr nur selber. Du kannst das nur selber. Du musst dir allerdings auch darüber im Klaren sein, dass du sowieso nie etwas anderes tust, als deine eigenen Entscheidungen zu treffen. Auch wenn du dem Druck anderer Leute nachgibst, aber dann ist ja deine Entscheidung, dem Druck nachzugeben, richtig? Ja. Ich glaube, das war's. Richtet Foren ein. Nutzt das Internet, solange wir es noch haben. Nutzt das Internet, um euch alle auch darüber auszutauschen. Oder sonst was. Lasst euch was einfallen. Was weiß ich, was für Möglichkeiten du hast. Aber Foren im Internet wären definitiv schon mal eine coole Sache. Macht einfach das Schlagwort New Era. Meinetwegen zusammengeschrieben. N-U-E-R-A. Übersetzt diesen Text. Wenn du es lieber lesen möchtest, dann schreib's. Vielleicht bist du Sekretärin. Schreiben ist nicht mein Ding. Tippen ist nicht mein Ding. Ich kann nicht blind tippen und werde es wahrscheinlich auch nie lernen. Ich habe ein komisches Schreibsystem auf dem Computer. Das ist anstrengend für mich. Aber vielleicht kannst du das. Vielleicht kannst du diese Stunde Text einfach schriftlich verfassen. Und dann ist wieder ein Pfeil mehr im Internet verfügbar. Schick's an mich. Meine Kontaktdaten stehen auf meiner Webseite. Und ich setze es online. Wir gucken, dass wir den größten Sinn aus deiner Arbeit machen. Dass wir deine Arbeit möglichst sinnvoll einsetzen. Wenn du diesen Text in irgendeine andere Sprache übersetzen kannst, bitte ich dich, das zu tun. Wenn du es kannst. Wenn es dir Stress bedeutet, lass es. Dann macht's jemand anders vielleicht. Aber wenn du Lust dazu hast, dann mach's. Und vielleicht ist deine Übersetzung ja auch immer noch besser als die von einem anderen. Wichtig ist, dass rüberkommt, was ich sagen möchte. Und ich hoffe, dass ich dir das begreiflich machen konnte. Lasst uns einfach menschlich werden. Und lasst uns endlich hier mal Party machen. Lasst uns dieses Leben leben. Das muss keine Hölle sein hier. Das kann der Himmel sein. Das kann das Paradies sein. Es ist das Paradies. Das hier ist unser Garten Eden. Es steht in der Schöpfungsgeschichte. Das hier ist unser Garten Eden. Lasst uns doch bitte wieder zurückerobern. Ich bedanke mich für deine Zeit. Wenn du es bis jetzt durchgehalten hast, noch viel mehr, als wenn du nur den Gedanken gehabt hast, wenigstens mal reinzuhören. Ab jetzt liegt es an dir. Ab jetzt liegt es an dir persönlich, was du aus deinem Leben machst und was wir alle davon haben können. Werd egoistisch, aber werd es gesund. Ich glaube so fest daran. Ich glaube so fest daran, dass das machbar ist, dass ich auch nicht scheue, das hier zu machen. Ich weiß, dass das Volksverhetzung ist. Aber wenn die Mullahs das dürfen oder wenn der George Bush das darf, dann darf ich das auch. Und ich lasse mich nicht dran hindern. Was daraus wird, lass uns gucken. Ich wünsche dir alles Gute. Und ich hoffe, dass ich was bewegen konnte in dir. Weil dann habe ich gewonnen. Dann macht das Ganze hier einen Sinn. Dankeschön.